Sechstes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Kaum hatte man sich von der Postmeisterin verabschiedet, so erklärte Termosessow, es müssten unbedingt alle noch einen Augenblick mit ihm bei der Besuchin vorsprechen. Du gestattest es doch, fragte er, halb zu ihr gewendet. Es schien nicht sehr angenehm, aber sie sagte trotzdem ja. Irgendein Gesöff würde sich bei dir wohl finden? Daria Nikolaevna wurde verlegen. Gerade heute hatte sie vergessen, Wein zu holen und erinnerte sich auch, dass man heute Mittag die letzte Flasche Xeres so gut wie leer getrunken hatte. Termosessow bemerkte ihre Verlegenheit und sagte, »Na, Bier wird es doch wenigstens geben.« »Bier ist da.« »Das wusste ich. Bier haben die von der Akzise immer. Hast du auch Met?« »Ja.« »Das ist famos. Nun, meine Herrschaften, wir haben Bier und Met. Und da braue ich euch ein Blachtnublacht zusammen, das hier.« Termosessow küsste seine Finger und beschloss, dass ihr zum Schluss die eigene Zunge mit verschlucken sollt. »Was ist das für ein Blech und Blech?« »Nicht Blech und Blech, sondern Blachtnublach. Ein Getränk aus Bier und Met. Vorwärts!« Und er zog ab Chille am Ärmel. »Warte noch!« Widersetzte sich der Diakon. »Was ist das denn für ein Blech und Blech? Bei Begräbnissen trinkt man es und nimmt es Bier mit.« »Ich sage dir aber, es ist kein Bier mit, sondern Blachtnublach. Vorwärts!« »Nein, warte!« protestierte der Diakon wieder. »Ich kenne dieses Bier mit. 1, 2, 3, liegt man da wie ein Klotz. Ich trinke das nicht.« »Ich sag's dir doch, es gibt Blachtnublach und nicht Biermet.« »Und doch sollten wir es heute nicht mehr trinken«, antwortete der Diakon. »Es gibt morgen einen riesigen Brummschild.« Primodenski war derselben Ansicht, aber keiner von beiden besaß Charakterfestigkeit genug, seine Meinung durchzusetzen. Und so blieb Termosessow schließlich Sieger und schleppte sie in die Wohnung der Besjukina. Sein Plan war, das Gesöff in der Laube einzunehmen, und so wurden alsbald eine Unmenge Bier- und Mietflaschen nebst dem dazugehörigen Imbiss dorthin gebracht, und Termosessow begann sofort mit der Bereitung des Blachtnublach. Vanarva Prepotenski hatte sich neben Termosessow gesetzt. Der Lehrer wollte den Gast sofort zur Rede stellen, weshalb er von Duganow so gekatzbuckelt und ihn bei seinen Angriffen gegen ihn, Vanarva, unterstützt hatte. Aber zum größten Erstaunen Prepotenskis schien Termosessow nicht die geringste Lust zu haben, mit ihm zu plaudern, denn statt der erwarteten freundlichen Antwort kam es schroff und ungeduldig von seinen Lippen. »Wir sind alle gleich. Kleinbürger, Adel und ein niederes Volk. Lassen Sie mich mit Ihrer Politik in Frieden. Ich will jetzt trinken.« »Aber Sie müssen doch zugeben, dass Leute mit Besenarmbildung etwas Besseres sind als...« stammelte Vanarva verwirrt. »Da haben wir's«, unterbrach ihn Termosessow. »Erst das liebste Hühnerauge und jetzt die Besenarmbildung. Der richtige Cicero.« »Das passiert ihm oft, wenn er aufgeregt ist. Er will ein Wort sagen und es kommt ein anderes heraus«, trat Abhilla für Prepotenski ein und erzählte, wie der Lehrer infolge dieses Defekts einmal beinahe um den Verkehr in einem sehr feinen Hause gekommen wäre. »Ja, hatte zu der Wirtin sagen wollen, Matrona Ivanova, dass ich noch um ein Zitronenscheibchen bitten, und sagte stattdessen, Zitrone Ivanova, bitte noch ein Matronenscheibchen, was sie da natürlich als Beleidigung auffasste.« Termosessow wollte sich ausschütten vor Lachen, fasste aber plötzlich Vanarvas Hand, beugte sich zu ihm herab und flüsterte ihm ins Ohr, »Geh sofort und schreib mir auf, was die Pfaffen und Edelleute heute geredet haben. Ich meine das von der Gewissensfreiheit und der Unduldsamkeit. Mit einem Wort, alles, alles.« »Wozu denn?« fragte der Lehrer erstaunt. »Das geht dich nichts an. Geh nur, schreib's auf. Du wirst später schon sehen, wozu. Wir schreiben es und schicken es an die richtige Adresse.« »Was? Was wollen Sie tun?« rief Prepotenski laut und fuchtelte erregt mit den Armen. »Eine Denunzination? Um nichts in der Welt!« »Aber du hast sie doch!« »Nun, und?« So schneid ihnen doch die Kehle durch, wenn du sie hast. Ja, gewiss, schneiden will ich schon. Aber ich bin kein Lump, der eine Denunziation. Dann raus mit dir, raus! Unterbrach ihn der Mossesow und stieß ihn gegen die Tür. Aha, raus! So habe ich's doch richtig erkannt. Sie halten's mit Abhilla. Raus, sage ich. Ja, ja, erst fordert ihr mich zum Blachtnublach auf und dann? Da hast du dein Blachtnublach, antwortete der Mossesow und gab dem Lehrer einen kräftigen Stoß in den Nacken, sodass er zur Tür hinausflog. Dann schob er den Riegel vor. Abhilla, der diesen Auftritt mit angesehen hatte, stand verwirrt auf und nahm seinen Hut. Wo willst du hin? Fragte der Mossesow sich wieder den Tisch setzend. Ich bitte um Entschuldigung, ich muss nach Hause. Trink doch erst dein Blachtnublach aus. Mag ich zum Teufel gehen, ich will nicht mehr. Leben Sie wohl, ich hab die Ehre. Erreichte der Mossesow die Hand. Dieser nahm sie aber nicht, sondern riss dem Diakon den Hut fort, warf ihn unter seinen Stuhl und befahl, setz dich. Ich will nicht, erwiderte Abhilla. Setz dich, sag ich dir, schrie der Mossesow noch lauter und riss ihn so heftig am Arm, dass er auf die Bank niederfiel. Willst du Pfarrer werden? Nein. Warum nicht? Weil ich dessen weder wert noch fähig bin. Aber der Propst kränkt dich doch. Nein, das tut er nicht. Er sollte doch mal einen Stock weggenommen haben. Was ist denn dabei? Und einen Dummkopf hat er dich genannt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er mich auch mal so genannt. Wollen wir ihn für seine heutigen Reden denunzieren? Was? Das! Der Mossesow bückte sich, holte Abhillas Hut unter dem Stuhl hervor und warf ihn vor die Schwelle. Du bist eine Petersburger Kanaille, sagte der Diakon und bückte sich nach dem Hute. In diesem Augenblick aber traf ihn ein dröhnender Schlag in den Nacken und lag mit der Nase im Sande des Gartenweges, wohin ihm sein Hut alsbald nachgeflogen kam und wo ein paar Schritte weiter auch der Lehrer hockte. Der Diakon begriff erst gar nicht, wie das gekommen war, aber als er der Mossesow in der Tür stehen und mit ihm einen Spaten drohen sah, wurde es ihm klar, warum der Schlag so schwer gewesen war und eine so breite Fläche getroffen hatte. Er sagte, »Das nennt sich also Blachtnublach. Danke für die freundliche Belehrung.« Hierauf wandte er sich zum Lehrer. »Nun, gehen wir heim, lieber Freund.« »Ich kann nicht«, sagte Varnava. »Warum nicht?« »Ich bin voller blauer Flecke und mein Wopf tut mir keh.« »Lass den Wopf nur keh tun, das geht vorüber. Komm nach Hause, ich begleite dich.« Und mitleidig half der Diakon dem Lehrer auf und führte ihn zum Gartentor hinaus. Ende des 6. Kapitels, gelesen von Schalkmar.